We'll be right back. Live aus der Turbinenhalle in Oberhausen. Der 1 Live Rosenmontagsrave mit Kai Tressel. Thank you. We'll be right back.

society. Bye. nothing happened for an hour. And because of my impatience, I took the second marker dot, and only a short 20 minutes later, I realized this was the wrong choice. This was the wrong choice. It was way too much. This was the wrong choice. And then it hit me. And then it really hit me. 1 Live Rosenmontagsrave, live aus Oberhausen mit Kai Tressit. ich sehe, ihr habt verdammt viel Power. Wir feiern jetzt hier seit über 12 Stunden. Das war er. In den letzten 6 Stunden waren wir natürlich auch live on air im kompletten 1Live-Sektor. Das war der 1Live-Rosenmontags-Rave 2002. Nochmal ein riesen fettes Dankeschön an unsere ganzen Gäste heute Abend. Danke an Bockwein! Danke an Hardy Hart! Danke an Mike Litt! Danke an Paul von Dick! Danke West Bend! Danke meinem Kollegen Jasper Jones! Und natürlich danke an Kai Dressel! Wir verabschieden uns jetzt von sämtlichen 1Live-Hörern, aber das heißt natürlich wie jedes Jahr, dass wir noch weiter feiern. Wie sieht's aus? Habt ihr noch Bock? Okay, dann sagt jetzt die Turbinenhalle in Oberhausen tschüss. Und hier ist noch eine weitere halbe Stunde für euch an den Turntables.